Szene noch am meisten. Vielleicht das Märchen von Schneeglöckchen? Oder das von den Einzelmännchen? Oder erzählst du mir die Geschichte von Rotkäppchen? Bitte, Papa, nur noch ein einziges Märchen. Dann werde ich auch ganz brav schlafen. Bitte, Papa, ein allerletztes Märchen. Bambi, Bambi, Bambi, tot, Dumbo ist ein Vollidiot. Kleine Kinder tot, volle Stabernate, Not, Rattenfänger, der ist schwul, Schlafenland, Benzenten faul, Hänsel, spritzig, Heroin, Hitler ist heut Fridolin, Röschen, die hat HIV, Schmidtchen, starb ein Stein am Bauch. Bäume, Frauenwald, ganz fies quälen.